Nach dem ersten langen Kuss, da gab ich dir eine weiße Rose. Und sie weckte alle Seligkeit in mir, deine weiße Rose. Das Glück, das ging so schnell vorbei, vorbei, die Liebe für uns zwei. Das Glück, das ging so schnell vorbei, vorbei, die Liebe für uns zwei. Und im nächsten Jahr, da gab ein anderer dir eine weiße Rose. Doch ich dachte nur an dich und sah vor mir deine weiße Rose. Und keiner wusste, wie es war, wie's war mit uns vor einem Jahr. Und keiner wusste, wie es war mit uns vor einem Jahr. Als die Hochzeitsglocken sangen, gab ich dir eine weiße Rose. Und als Braut des anderen trug ich sie bei mir, deine weiße Rose. Und dann war unser Traum vorbei, vorbei, die Hoffnung für uns zwei. Und dann war unser Traum vorbei, vorbei, die Hoffnung für uns zwei.